Bis dahin hatten die beiden Orden denselben Großmeister. Hugen de Payen und Bertrand de Blanchefort waren es. Nach dieser Auseinandersetzung oder Bruch trennten sie sich und ein jeder geht seinen unabhängigen Weg. Auf die eine oder andere Weise schien es so, als ob die Templer die Wiederherstellung der göttlichen Monarchie der Merowinger wieder einführen wollten, während das Priorat von Zion zur Errichtung eines Jehova-Königs-Messias des Gegenblutes neigte, sich des weißen Verrats, des arischen Verrats bedienend. Eine Untersuchung des unheilvollen Priorats würde uns sehr weit führen, sogar die Bilderberger erreichend, die Trilaterale, die Rockefeller, den polnischen Papst, Monsignore Lefebvre, die Jesuiten, selbst die CIA und andere, ebenso bösartige zeitgenössische Gesellschaften zu beiden Seiten des illusorischen Spektrums und Blendwerks des dunklen Zeitalters. Die templerische Umwandlung ging nur langsam vonstatten und wurde am Ende ihres Verlaufes von mehreren Jahrhunderten mit dem geheimen Kontakt zu Yutramanaland und Tiahuanaku und Quetzalcoatl vollendet. Wir wiederholen: Das Zusammentreffen der Templer mit den amerikanischen weißen Göttern, verbunden mit der Legende und dem Mysterium des Gral, rief die endgültige Verwandlung hervor, die nur in ihrer ganzen Tiefe von der geheimsten Hierarchie des Ordens vollbracht wurde. Dort hat eine Wiederarianisierung, sozusagen eine Hyperboreisierung stattgefunden, durch das Wiederauffinden der Runen mit dem Wunsch, sich von dem bis dahin verfolgten, nicht ganz klaren Weg abzuwenden, von einem versteckten Judentum in zisterziensischem Ursprung mit einer Neigung zum Alten Testament und der verjudeten Kabbala. Nun zwingen Wotan und die Runen sie zu einem Wechsel im Wesentlichen, das eine sehr ernste und bedeutungsvolle Bestimmung mit sich bringt, die Zerstörung des Ordens auf der Erdoberfläche. Sich nicht zu verteidigen, die Zerstörung zu gestatten, obwohl man das mächtigste Heer des Jahrhunderts besitzt, das heißt, zu siegen in der Niederlage. Der Templerorden wusste, dass er zerstört werden würde, und brachte den Schatz und die geheimen Archive in Sicherheit. Seine wahren Meister befanden sich schon lange in den verborgenen Städten der Anden. Es war im Süden Amerikas, wo die Templer die hyperboreischen Kenntnisse wiederentdeckten, die ihre Umwandlung herbeiführten und welche sie in ihrem geheimen Siegel ausdrückten, sowie in dem Impuls, den sie ihrer Symbolik und der Legende des Gralzyklus gaben. Sie haben den Feind Jehova entdeckt. Sie fanden den Ausgang auf dem Kontinent der weißen Götter und verschwanden. Die Daten, die Desmarieux uns als endgültig für die Ankunft der nordischen Arier auf dem amerikanischen Kontinent angibt, sind folgende. Im Jahre 877 kommen die irischen Päpste nach Mexiko. Nach zwei oder drei Generationen sterben sie aus Gründen der Vermischung. Im Jahre 967 trifft der Wikinger Ulman Jarl ein. Laut Desmarieux ist dieser Quetzalcoatl. 969 bricht Ulman mit den meisten seiner Kameraden auf. Im Jahr 1000 gelangen die Wikinger nach Tiahuanaku. Etwa 1272 bis 1294 erreichen die Templer Mexiko. 1290 ereignet sich die Zerstörung des Wikingerreiches von Tiahuanaku. 1300 erfolgt die Gründung des Inka-Reiches. 1307 gelangte die Templerflotte nach Mexiko, die von La Rochelle geflüchtet war. Im Jahre 1000 gelangten auch norwegische Expeditionen nach Wienland. Wie wir bereits erfuhren, hat Professor Desmarieux kürzlich unwiderlegbare Beweise für die Ankunft der hyperboreischen Trojaner in Amerika gefunden, die 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung gekommen waren. Yutramanaland ist der Name, den die Wikinger Amerika gegeben hatten. Land der Weißen, ein Zeichen dafür, dass sie bereits wussten, dass hier ihre Altvorderen, die weißen Götter, gelebt hatten. Die Templer gaben ihr den lateinischen Namen Albania, die Weiße. In der amerikanischen Legende sind die weißen Götter jene unsterblichen Helden, die von der Erdoberfläche verschwanden und nun geheime, unsichtbare Städte bewohnen. Es gibt nichts Schrecklicheres, als sich das Schicksal jener nordischen Arier vorzustellen, die auf der Oberfläche einer feindlichen Erde verlassen sind, den fremden Ausflüssen ihrer Flora, Fauna und sogar ihrer Mineralien ausgesetzt. Isoliert und umgeben von niederen Völkern, Tiermenschen, Robotern, den Sklaven von Atlantis, werden sie verhängnisvollerweise dazu getrieben, sich zu vermischen und zu bastardisieren. Um danach Schritt für Schritt den Prozess der Involution des Mestizentums, der Entropie einzuschlagen, wie die jetzigen Pygmäen im paraguayischen Urwald, die weißen Guayakis, die einst die glorreichen Helden, die blonden Riesen, Verehrer der schwarzen Sonne im Wikingerreich von Tiahuanaco waren. De Mailleux gibt Abschnitte einer Beschreibung von St. Augustin wieder über ungeheuerliche Wesen, die auf dem Planeten existierten und die das Ergebnis einer atomaren Zerstörung und ihrer gefährlichen Radiumstrahlung gewesen sein könnten. Vielleicht von der Katastrophe, die das Verschwinden von Atlantis verursacht hat, wie in einer ewigen Wiederholung, in der ewigen Wiederkehr des Selbst. Ist es möglich, fragt sich Augustin, dass von Noahs Kindern oder vielleicht vom ersten Menschen solche monströse Rasse abstammen könnten, wie sie die Weltgeschichte erwähnt? So zum Beispiel die Menschen, von denen man sagt, sie hätten nur ein Auge in der Mitte der Stirn, oder jene, deren Fußsohlen verkehrt sind, die Inwunches in Chiloé, oder jene mit zwei Geschlechtsmerkmalen, der rechten Brust des Mannes und der linken der Frau, und die sich in der Rolle der Fortpflanzung ablösen, andere, die keinen Mund haben und nur durch die Nase atmend leben können, andere, deren Größe eine Elle misst und die von den Griechen Pygmäer genannt werden, Frauen, die im Alter von 5 Jahren empfangen und die nicht älter als 8 Jahre werden. Man sagt, dass es auch eine Menschenrasse gibt, die nur ein Bein und 2 Füße haben. Sie schützen sich vor der Sonnenhitze, indem sie im Schatten ihrer beiden Füße Zuflucht finden. Es gibt Menschen ohne Kopf, die die Augen im Rücken haben, die Cynocephalos.